Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich zu unserer letzten Woche in diesem Jahr. Danach, nächste Woche gehen wir dann in die Weihnachtspause, aber diese Woche sind wir voll jeden Tag da, für euch da. Und ich freue mich, wenn ihr auch da seid und dabei zuschaut oder zuhört. Wir haben wie immer montags eine Freithemennacht und das bedeutet, ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht heißt Ingo. Ingo ist 40 Jahre alt. Hallo Ingo. Hallo Domian. Um was geht's bei dir, Ingo? Ja, ich habe eure Sendung oder deine Sendung schon ein paar Mal mitbekommen und seit einiger Zeit bin ich dabei, in Anführungsstrichen, mich ja so ein bisschen zu outen. Outen ist auch nicht das richtige Wort. Mein ganzes Leben habe ich eigentlich mir selbst versaut, weil es bei mir immer nur um Sex ging und ich einfach glaube, ich bin sexsüchtig. Mhm. Bist du in einer Beziehung? Nein, nicht mehr. Ich war verheiratet. Ja. Eigentlich auch recht glücklich, aber die habe ich mir mit diesem ewigen Trieb auch versaut, ruiniert. Ja, erklär mal ein bisschen, was bedeutet, was meinst du mit sexsüchtig in deinem Fall? Also ich war immer auf der Suche nach dem schnellen Sex, nach neuen Sex, nach was anderem, selbst wenn ich glücklich war. Ich war immer auf der Suche nach Befriedigung, nach dem Orgasmus. Okay. Wie lange warst du mit deiner Frau verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre? Mhm. Wie viel Mal bist du ihr in diesen 10 Jahren fremdgegangen? Das kann ich gar nicht zählen. Wie viele Frauen überhaupt hattest du schon in deinem Leben? Habe ich so auch noch nicht gezählt. Also, weil es waren, weiß ich, manchmal in einer Woche 7 verschiedene, manchmal nur 3. 7 verschiedene in einer Woche? Wie hast du die rekrutiert? Woher kamen die? Ich habe eben halt, ich habe in der Gastronomie gearbeitet, in der Gastronomie und da hat man eben halt so viele kennengelernt, in praktisch. Diskotheken, Internetforen. Ich bin in gewissen Internetforen gewesen und ich habe es mir eben halt auch gekauft. Ich habe dafür sehr viel Geld ausgegeben. Ach, das kam auch noch dazu. Also zusätzlich zu dem Sex, den du dir selbst organisiert hast, auch noch bezahlter Sex. Ja, also deswegen sage ich auch, es ist jetzt so die Erkenntnis gekommen, weil nach der Scheidung und nach der Trennung ist erstmal der ganze Schuldenberg aufgelaufen oder da gewesen und es wäre beinahe rausgekommen, wofür ich das ganze Geld ausgegeben habe. Wie lange bist du getrennt? Bin jetzt 5 Jahre getrennt, 6 Jahre. Ja. 6 Jahre. Hat deine Frau das dann mitbekommen, was du gemacht hast in all den Jahren? Teilweise. Also ihr selbst ist es auch zu viel geworden. Also auf ihre Person bezogen war es ja auch schon zu viel. Ja. Ja, also sie wollte dann eben halt dieses ewige Thema Sex und sie wollte mit mir damit auch nicht mehr reden und hat sich mir völlig abgewandt und ich glaube, sie hat auch absichtlich weggesehen oder so, ich weiß es nicht. Du hast gerade gesagt, du hast unsäglich viel Geld dafür ausgegeben für Prostituierte. Über welche Summe reden wir? Ja, ich habe, wie gesagt, nach der Trennung musste ich in die Privatinsolvenz gehen und es sind über 50.000 Euro. 50.000 Euro? Ja. Und deine Frau hat gar keine Ahnung, wofür das Geld weggegangen ist? Deine Ex-Frau? Nein, also zum Glück nicht. Was glaubt denn deine Frau, wie oft du ihr fremdgegangen bist? Also, weil wir nun eben halt in der Gastronomie gearbeitet hatten, in unseren eigenen Laden hatten, denke ich, wird sie schon vermuten, das war nachher auch der Trennungsgrund, dass ich sie betrüge. Die Trennung ging von ihr aus? Ja. Habt ihr Kinder? Ja, ich habe eine wunderbare Tochter, ja. Ja, wie alt ist die? Die ist jetzt 9. Die ist 9. Die stammt natürlich aus dieser Ehe. die stammt aus dieser Ehe und ist auch in Anführungsstrichen im Moment so mein Ein und Alles und mein einziger Halt. Weil bei den vielen, vielen Frauen aber, die du hattest, hätte es ja durchaus passieren können, dass du auch noch eine andere Frau geschwängert hättest. Ist es so? Gibt es noch Kinder? Nee, es gibt keine Weise. Also jedenfalls. Soweit du nicht, weißt. Von denen ich, jedenfalls nicht, was ich weiß, ja. Wie sieht denn deine Sexfrequenz im Moment aus? Also im Vergleich zu früher recht gering. Es ist eben halt so dieser finanzielle Aspekt. Und wie gesagt, eben halt jetzt auch so die Angst. Ich habe den Beruf gewechselt, damit ich nicht mehr so in den Kreisen verkehre, dass ich nicht mehr so die Möglichkeiten habe. Mhm. Es ist eben halt so, nachdem beinahe alles aufgeflogen ist oder rausgekommen wäre, war eben halt so diese Angst davor, erwischt zu werden und dann auch diese Erkenntnis, dass ich was ändern muss. Ne? Mhm. Musst du dich denn dafür sehr zurücknehmen zurzeit? Ja, ich bin hin und her gerissen. Ne? Also ich erwische mich manchmal dabei, dass ich wieder so in den alten Trott komme oder gehe und dass ich es machen will. Also sagen wir mal so die letzten 3 Wochen, den letzten Monat, sagen wir den letzten Monat. Wie viele Frauen hattest du? In dem letzten Monat? Hm? 3. 3. Das ist für dich dann wahrscheinlich sehr wenig. Ja, so wie du es vorhin beschrieben hast, schon. Ja, ja. Hm. Merkst du denn, du bist jetzt 40 Jahre alt, merkst du, dass auch die Lust oder der Trieb oder die Leidenschaft ein bisschen weniger wird als vielleicht vor 20 Jahren? Nee, also was die Lust angeht, ist es nach wie vor da und auch relativ extrem. Ich muss mich immer wieder ablenken und weiß nicht, viel unternehmen, um auf andere Gedanken zu kommen. Was aber wahnsinnig schwierig ist. Also einfaches Straßenbahnfahren fällt einem schon schwer, weil man dann natürlich irgendwelche Lustobjekte sieht. Ich sag das jetzt mal so, ich meine das nicht böse, aber das ist ja so für dich dann auch. Wo ich sofort den sexuellen Gedanken habe und wieder denke, ja, versuchst es und weiß nicht, gibst du eine Visitenkarte oder machst ein Kompliment oder knüpfst wieder Kontakt. Also geht es dir in erster Linie um die sexuelle Befriedigung? Oder geht es dir in erster Linie um die Eroberung? Um die sexuelle Befriedigung. Mhm. Mhm. Was aber letztendlich, ja, nicht, also der Orgasmus, aber ich bin ja nicht befriedigt. Also es ist ja schon vorgekommen, dass ich, weiß ich nicht, von einem Date praktisch gekommen bin, mitten in der Nacht eben halt weggegangen bin und danach gleich zur nächsten Prostituierten, weil ich mich nicht befriedigt gefühlt habe. Mhm. Aber es ist eben halt, das ist immer diese Gefühlssache und man fühlt sich schlecht. Ich will mich dann wieder herausreißen und motivieren, eben halt mit Sex, weil Sex eigentlich soll ja irgendwie Glück bringen oder Glück verbreiten. Ja, dass es einem Spaß und Freude macht. Ja, also so wie du es beschreibst, ist es ein klares Suchtverhalten. Ja. Eine ganz klare Sucht danach, finde ich. Ja, es hat ja auch, es klingt jetzt witzig, aber ich habe ja auch Sex gehabt, der wirklich keinen Spaß macht. Es ging einfach nur wegen dem Orgasmus, also wo es auch finanziell eng wurde und so weiter. Und man weiß es ja eben halt, die einschlägigen Lokale, Homosexuelle sind immer schneller dabei. Ich bin eben halt auch zu Männern gegangen, um... Ach so, du bist auch bisexuell. Ja. Ach so, das heißt, also da ist noch ein ganz anderes, noch ein zusätzlicher Kosmos für dich offen, wo du deine Sexualität holen kannst. Auch bei Männern also. Wie viele Männer hattest du in deinem Leben schon? Weiß er auch nicht. Das kann ich auch nicht sehen. Nein, es ist einfach so, weil... Bei all den vielen, vielen Geschlechtspartnern, hast du dir noch nie irgendeine Geschlechtskrankheit geholt? Nie, eigentlich nicht. Dann kannst du von großem Glück reden und ich hoffe, dass du auch immer die Gummis nimmst. Also von Verhütung und gerade so, ich sag mal, bei neuen Kontakten, da waren es immer so Kondome. Und zum Beispiel bei den Männern war es in erster Linie eben halt so der Oralverkehr. Ne? Mhm. Mhm. Also ich habe mir dann einen blasen lassen oder ich habe es dann eben halt auch gemacht. So, jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, wie du es gerade beschrieben hast, wo du für dich so sagst, irgendwie möchte ich schon mein Leben ändern. Und du bist ja schon dabei, es in etwa zu ändern. Aber es ist ein Kampf. Ja, es ist auch ein großer Kampf. Mhm. Ich bin oftmals unzufrieden, ich bin manchmal gereizt, unausstehbar, möchte ich mal fast sagen. Ich fühle mich wie manchmal wie in einer Kiste und will ausbrechen. Ja. Du hast gerade in so einem Nebensatz etwas gesagt, dass dein Kind, deine Tochter für dich so etwas sehr Wichtiges ist zurzeit. Ja. Das ist eigentlich nach der Trennung von meiner Frau und die Angst, dass ich meine Tochter verliere, war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss was ändern. Weil es war mir klar, wenn jetzt alles rauskommen würde, würde ich eventuell meine Tochter verlieren, und zwar für immer. Also alles rauskommen, meinst du den ganzen Betrug, den du begangen hast an deiner Frau quasi? Ja, also ich hatte eben halt, das war so der Punkt, wo ich auch zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, ist die jetzt richtig sexsüchtig? Weil vorher, wo man das einfach so ausgelebt hat, hat man ja, und ich auch die Möglichkeiten hatte, habe ich ja nie darüber nachgedacht. Mhm. Erst nachdem alles aufgeflogen ist, die finanzielle Einschränkung, also ich bin jetzt in einer Privatinsolvenz und habe eben halt auch nur ein kleines Apartment. Ich glaube, dass das ganz eindeutig ein Sucht, wie ich es gerade schon sagte, ein Suchtverhalten ist. Und in dem Moment ist es schon eine Sucht, wenn man damit nicht, wenn man das, also wenn die Sexualität dich beherrscht und nicht du die Sexualität, dann ist, finde ich, schon die Alarmstufe erreicht. Und ich finde, da muss man was unternehmen und das versuchen herauszubekommen, warum ist das so mit mir? Wieso funktioniere ich so? Warum bin ich da so ein Nimmersatt und kann nicht genug kriegen? Warum ist das so? Ich stehe auch so vor so einem Berg, wo ich sage, also mein Leben habe ich mir eigentlich selbst ruiniert. Ich habe mir ja nun auch meine Ehe ruiniert. Ich habe mir wahnsinnig viel ruiniert. Ja, genau. Du stehst vor dem Scherbenhaufen. Ja. Das kann man so sagen. Ich rate dir dringend, dass du das mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau angehst, dieses Thema. Mit einem Therapeuten. Ich kann dir dazu nur raten, weil ich glaube, dass du nur gewinnen kannst. Zumindest kannst du mehr Erkenntnis über dich sammeln. Was dann hinterher rauskommen wird, ist eine andere Frage. Aber du wirst mehr über dich erfahren und warum du vielleicht so funktionierst, wie du funktionierst. Ein Trieb kann man vielleicht nicht so therapieren oder so. Das ist eine komplizierte und komplexe Fragestellung. Aber du erfährst über dich etwas. Deshalb empfehle ich es dir wirklich. Ja, ich habe nun schon, wie gesagt, ich war im Internet, war ich schon in gewissen Foren und ich sage mir wahnsinnig viel, aber der fällt eigentlich unheimlich schwer, weil... Glaube ich, aber der erste Schritt hast du gemacht, du hast hier angerufen und hast schon mal vor sehr, sehr, sehr, sehr vielen Menschen dein Anliegen geäußert und problematisiert. Ja, ich bin hier auch ganz schön am Zittern. Dieses Gespräch hat meine Psychologin, die Sabine, mitgehört. Die wird dich jetzt zurückrufen und dich beraten, was du in Sachen Therapie machen kannst. Das ist nur eine Beratung und dann musst du für dich so selbst entscheiden. Ja, okay. Dann wirst du jetzt auflegen, Ingo, und die Sabine ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich ihr und viel Erfolg. Ja, danke. Tschüss. Dankeschön. Ciao. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns kostenfrei erreicht. Zwischendurch der Hinweis, morgen beginnt die Sendung 5 Minuten später. Nicht, dass ihr in Panik geratet, wenn wir um 1 nicht da sind. Wir sind um 1.05 Uhr da. Morgen beginnt die Sendung um 1.05 Uhr. Hier ist Martina. Martina ist 45. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen, Domian. Martina, um was geht's bei dir? Mir ist mein Hund gestorben. Ah. Vor circa 6 Wochen. Der musste eingeschläfert werden, der war sehr krank. Wie alt ist er geworden? 12. Was für eine Rasse? Ein Husky. Ein Husky, wie schön. Ja, wie schön. Ein schöner, war auch eine schöne, war ein Mädchen. Mhm. Es hatte ich 12 Jahre, ich hatte die von klein auf. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich total traurig. Ich muss ständig weinen und alles erinnert irgendwie an den Hund. Und sie musste eingeschläfert werden, sagst du? Ja. Was hatte das Tier? Lymphdrüsenkrebs. Ach. Das gibt's bei Tieren auch. Ja. Die können fast die gleichen Krankheiten kriegen mittlerweile, wie wir Menschen auch. Mhm. Wie lange hat sich das Tier damit rumgeschlagen? Weißt du das ungefähr? Nicht lange, nee. Das ist im September ist das festgestellt worden. Mhm. Und Ende Oktober ist sie dann eingeschliffen worden. Ich war einen Tag vorher noch mit ihr ganz normal spazieren. Ja. Und den Tag da drauf, der Freitag, lag sie auf einmal total lethargisch in der Ecke auf ihrem, äh, auf ihrer Decke und bewegte sich nicht mehr und irgendwie kriegte auch nicht mehr richtig Luft, weil die hatte zwei Knubbel direkt an den Atemwegen und mehrere an, noch am Körper, weil dieser Lymphdrüsenkrebs, der geht durchs ganze Blut. Ja, und da denke ich mal, hatte sie wahrscheinlich auch Schmerzen und so. Und dann warst du dabei, als sie eingeschläfert wurde? Ja, ja, ja. Wie war das für dich? Schlimm. Ich habe sehr geweint da. So. Ich habe zwar irgendwo gedacht, gut, es ist besser für sie, weil ich möchte ja auch nicht, dass sie so leidet. Aber es ist einfach schlimm. Es ist, als hätte ich ein Kind verloren. Lebst du denn alleine? Ja, ich lebe alleine. Also insofern war der Hund eine ganz wichtige ein Bezugswesen für dich. Ja, ja. Ist der Hund dann nach dem Eingeschläfertsein bei dem Arzt geblieben? Nein, der kam dann, der wurde abgeholt, der kam nach Holland, ist dort verbrannt worden und ich habe dann die Asche in eine kleine Urne bekommen. Ach. Die steht jetzt bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Ach. Das kann man machen, das kostet etwas über 300 Euro. Ja. Das geht hier in Deutschland nicht, aber in Holland, die machen das. Und jetzt steht die Urne vor, wie hieß er? Ja. Ja. Wie hieß der Hund? Sandy. Sandy, also. Sandy. Sandy. Ja. Es steht die Asche von Sandy bei dir im Zimmer. Ja. Ist das nicht ein bisschen, macht es einen nicht noch trauriger, wenn man dann die Urne ständig sieht? Nö, eigentlich nicht. Nö, ich streiche die Urne manchmal, sag auch guten Morgen oder guten Abend, je nachdem. Hab da so einen kleinen Altar mit noch so einem kleinen Bildchen und eine Rose kriegst du auch jedes Mal. Ja. So, das hilft ein bisschen. Ja, ja, so, klar. So, das ist nicht ganz weg. Jetzt habe ich doch noch ein bisschen mal, wenn es auch nur Asche ist. Du sagst, du lebst alleine. Hast du die ganzen 12 Jahre alleine gelebt, während der Hund bei dir war? Nee. Nein. Nee. Nee, aber ich bin schon sehr lange alleine. Bist du von deinem Partner dann getrennt? Ja. Ja. Hast du Kinder? Nein. Nee. Ich bin lesbisch. Erstmal das. Ja. Naja, Kinder gut, hätte ja sein nicht. Können. Das, ja, ja. Ja. Ich mag ja die Huskies sehr gerne. Das sind ja so meine Hunde. Ich bin ja so ein Skandinavien-Freund und da sieht man die Huskies ja nun auch sehr viel. Und mich faszinieren immer die Augen so von diesen Tieren. Haben die auch. Sind das Tiere, die auch so große Nähe ermöglichen zu einem Menschen? Oder ich empfinde die immer so ein klein wenig distanziert, die Hunde. Ja, manche. Manche sind so. Bei dir war es also das nicht so. Empfinde ich manchmal auch, wenn ich Fremde schon mal treffe irgendwo, dass die nicht ganz so anhänglich sind oder so, aber bei ihr war das nicht so. Sie war sehr anhänglich. Und jetzt ist das ja immer die Frage, wenn man lange ein Tier hatte und das Tier sehr geliebt hat, dann ist das natürlich ein schlimmer Schmerz und es tut einem weh, weil man einen Freund verloren hat. So ist es. Ja, ist auch. Gibt es die Überlegung, sich einen neuen Hund zu kaufen? Noch nicht. Aber irgendwann kann schon. Kann ich noch nicht. Vielleicht wieder, ja. Ich weiß es noch nicht. Er tut einfach zu weh. Ja. Wenn die immer wegsterben. Die werden ja nun mal nicht so alt. Ja. Man sollte sich einen Papagei kaufen. Die werden auch sehr alt wie wir fast. Das kann mir im Moment. Ich fahre Taxi. Ich bin auch im Moment im Taxi. Ich rufe hier aus dem Taxi an. Ich hatte heute Abend einen Boxer hier mit einer Frau. Der Boxer ist irgendwie stritzen gegangen. Den hat die bei der Polizei abgeholt. Der war als 8 Monate auch ein total drolliges, schönes Tier. Ach so, ein Hund. Ich dachte, ein Boxer als Mann. Nee, ein Hund. Ein Hund, ja. Ja, aber es kann mir das nicht ersetzen. Ja. Ich vergleiche noch zu viel. So. Ich würd das jetzt nicht können, einen neuen Hund. Ja. Erstmal. Ich muss erstmal über den Alten hinwegkommen. Braucht seine Zeit. Ja. Ja. Ja. Ist ja auch noch nicht so lange her. Martina, du fährst Taxi. Wo fährst du Taxi? Ja. In welcher Stadt? In Düsseldorf. Ah ja. Dann grüßen wir mal alle Taxifahrer an dieser Stelle sehr herzlich. Ich weiß, dass uns viele Taxifahrer hören in Nordrhein-Westfalen. Ja. Martina, es tut mir sehr leid. Aber ich wünsche dir, dass du bald drüber wegkommst. Oder dass du es bald verarbeiten kannst, sagen wir so. Ja. Und vielleicht ergibt sich ja dann doch die Möglichkeit, dass du wieder Freude an einem neuen Tier findest. Ja, will ich auch hoffen. Alles Gute und schöne Grüße nach Düsseldorf. Dankeschön. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, diese Woche haben wir natürlich auch wieder ein Thema. Und das Thema dieser Woche heißt Waffen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine Waffe oder die Waffen besitzen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die durch eine Waffe schon bedroht oder verletzt wurden oder die sich mit einer Waffe haben verteidigen können oder müssen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema Waffen, eine Waffe kann alles mögliche sein. Es kann eine Pistole sein, ein Messer, ein Schlagring, ein Baseballschläger, im weitesten Sinne auch Pfefferspray. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft dann natürlich auch gerne vor der Sendung am Mittwoch oder während der Sendung an. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Waffen. Eure Erfahrungen und Erlebnisse mit Waffen sind gefragt. Aber heute Freitemennacht, wie immer montags, und herzlich willkommen, sage ich zu Marco, 39. Hallo Marco. Hallo. Domian, bei dir mal zu landen, das ist eine richtige Ehre. Das freut mich, ja, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir, Marco? Ach, ich habe so ein kleines Wehwehchen. Erzähl. Ja, ich bin selber verheiratet, 3 Kinder. Ja. Hab mehrere gute Kumpels. Mhm. Einer davon auch. Ja, und wie der hat meine Frau gebeichtet, dass er eine Beziehung hat. Und da komme ich überhaupt nicht mehr zurecht. Moment. Einer von deinen besten Kumpels, ja, hat deiner Frau gebeichtet, dass er eine Beziehung hat? Ja. Mit wem? Er hat eine kennengelernt. Ja, aber was ist denn da schlimm dran? Er ist verheiratet. Ach so, jetzt verstehe ich. Hat selber Kinder. Ah. Und ich bin circa 2-3 die Woche sowieso bei ihnen. Ah. Und damit fertig zu werden. Ich verstehe, jetzt bist du in der richtigen Zwickmühle. Ja, das heißt, er hat es meine Frau erzählt und er meint, ich habe das schon vor ein paar Wochen gesehen, dass das nicht, ja, dass es nicht einfach ist. Er textet dauernd, er geht zum Texten raus. Mhm. Sein Geburtstag war vor ein paar Monaten, war absolut scheiße, da hätte ich gar nicht hinbrauchen. Das ist so ein Geburtstag gewesen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt aber auch gleich wieder gehen. Und also du hast ein gutes Verhältnis auch zu seiner Frau. Die kennst ja, du ja. Ja, und zu seinem Schwiegervater und allem. Also sehr, sehr verwoben alles miteinander. Ja, wie soll man das sagen? Er ist da hingezogen und für ihn war das, der Traum war das von ihm. Ja. Und ja, dann haben sie vor 6 Jahren haben sie geheiratet, vor 2 Jahren haben sie ein Kind gekriegt. Mhm. Wie kommt es denn, dass er das deiner Frau erzählt hat und nicht dir? Weil die ihn gefragt hat, was nun los ist. Weil die eine Vermutung hatte? Ja, ich hatte ja auch Vermutung. Wir haben ja drüber gesprochen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wie lange läuft das denn schon mit der anderen Frau? Über 2,5 Jahre. Über 2,5 Jahre schon? Wer wird gesagt? Also wie lange das schon überhaupt ist, wissen wir ja gar nicht. Wie intensiv ist es denn? Wisst ihr darüber Bescheid? Das wissen wir auch nicht. Und wer es ist, wisst ihr auch nicht. Nee, eine Arbeitskollegin soll das sein. Aber nee, jüngere, 25. Und dein Freund ist wie alt? 35. Ja. 36 gerade gewonnen. Ja. Hast du ihn denn jetzt auch schon drauf angesprochen? Ja, klar habe ich ihn drauf angesprochen. Und was sagt er? Ich habe gesagt, was ist eigentlich bei euch los? Du gehst nicht ans Handy ran, du bist nicht erreichbar. Ich sag, du bist total, ja, und da hätte er mir gesagt, er hätte andere Probleme, die würden... Ja, es würde zwar in der Ehe nicht rundlaufen, aber er hätte andere Probleme, die ich nicht sagen kann, weil dann wüssten andere, wovon ich rede. Aber er hatte es ja doch deiner Frau schon gesagt, also kann er davon ausgehen, dass du es auch schon weißt. Ja, er meint wohl, dass wir miteinander vielleicht ja nicht sprechen. Aha, also so du dermaßen, hast, dass sie mir das erzählen würde. Du hast ihm nicht gesagt, ich weiß es. Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich ihn als Kumpel auch nicht verlieren will. Nein, du komm, was ist denn das für ein Gerede? Ja. Also wenn du, ich verstehe, dass du in einem Loyalitätskonflikt bist. Er hat mir mal in schlechte Zeiten mal wirklich geholfen. Da hat er gesagt, hier, komm her, da schnacken wir nicht drüber, du kriegst das von mir. Und da bin ich ihm noch froh, dass er das mir mal getan hat. Reden wir über Geld? Ja. Viel Geld? Ja. Wie viel? 20.000 Euro. Hat er dir geschenkt? Geliehen. Geliehen. Und hast du das schon wieder zurückgezahlt? Ja. Ja. Und wir arbeiten auch so miteinander zusammen. Mhm. Okay, im großen Bereich der Landwirtschaft, wenn ich dir das so sagen darf. Okay, ich finde es ein großen Freundschaftsgeste, wenn er dir unproblematisch 20.000 Euro leiht. Ja. Finde es auf der anderen Seite auch völlig anständig, und das gehört sicher nur auch so, dass du es wieder dann zurückgezahlt hast. Ich habe ihm das zurückgezahlt, so. Und nehme ihn das immer noch toll, dass er das gemacht hat. Finde ich auch, finde ich auch. Ihn seine erste Frau verlassen hat, nach einem Jahr Ehe. Finde ich auch. Marco, aber... Und ich gehe davon aus, dass du sagst, das ist schon auch eine Männerfreundschaft, die euch beide verbindet. Wir sind gute Kumpels und so, jetzt pass auf, jetzt sage ich dir. Ich finde, dass gute Kumpels, oder nennen wir es eine gute Männerfreundschaft, es dann auch aushalten muss, vor allen Dingen, wenn man schon so eine Nähe hat, die habt ihr ja durch diese Leierei mit dem Geld, da ist ja schon eine Basis, da ist ja was da. Ja. So, dann kann man auch offen reden und man kann sagen, pass mal auf, Junge, ich weiß das jetzt. Ja. Ich stehe zwischen den beiden Stühlen. Ich finde deine Frau sehr nett und respektiere deine Frau und ich respektiere dich als meinen Freund. Ich weiß jetzt, was da los ist. Lass uns mal offen, ganz unter Freunden darüber reden, was da ist und wie es weitergehen soll. Das musst du machen. Das finde ich schon. Deswegen, dass meine Frau sagte, ich soll den Schnabel davon halten. Ich habe ja sie auch gefragt. Beim gewissen Tag war ich da, beim Mittagessen habe ich mit dem Tisch auf den Tisch gehauen. Ich sag mir mal, was hier los ist. Eine Beerdigung gewesen, wovon wir nichts wissen. Mhm. Die müssen irgendwas an, sonst kann es nicht angehen. Weil sein Schwiegervater hatte Tränen in den Augen. Ich kam um die Ecke und hab dann nochmal blöd gefragt, weil ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass da irgendwas faul ist. Also du hast sogar die Vermutung, dass die Ehefrau das weiß? Oder die Schwiegereltern? Die ahnen irgendwas. Hm. Bloß er hat so viel Arbeit da reingesteckt in dieser... Wenn er geht, denn... Denn und ich komme da denn, ich soll da dann nochmal wieder und dann sagen die zu mir, wie ihr habt das ja gewusst. Mhm. Deswegen, denn weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das verstehe ich, Marco. Ich bin ein wirklich gestandener Mann, aber irgendwann bin ich auch mal am Ende und das weiß ich nicht, was ich dann sagen soll. Ja. Das tut mir leid, ich hab's gewusst. Ja. Ich wusste aber nicht, wie ich euch das sagen soll. Nee, der gestandene Mann, der du bist, der muss so viel Arsch in der Hose haben, dass er zu sagen... Marco, mein Kumpel auch immer. Das... Sagt der Kumpel auch, dass du... Nein, ich habe noch einen anderen Kumpel, der sagt, wenn man Arsch in der Hose hat, muss man das auch mal sagen. Finde ich. Ja, aber nicht der Frau, sondern ihm erst. Ja, du, ihm erst. Mit ihm. Du musst mit ihm, unter Männern, unter Freunden darüber sprechen. Ja. Dann kriegst du erstmal was mit, was da Sache ist. Vielleicht weiß die Frau das ja schon. Und außerdem tut es ihm wahrscheinlich auch gut, mal darüber zu reden. Ja, er hat vor 2 Wochen freitags angerufen und hat mir das eigentlich geschildert, sein Leid. Aber er hat da nicht von einem Wort gesagt. Ja. Er gibt den Ganzen eine andere Schuld. So, jetzt musst du schnell eine Gelegenheit suchen, wo ihr beiden alleine zusammensitzt. Ja, das ist es ja. Ich gehe jeden Freitag zum Schwimmen und ich wollte ja versuchen, dass er mitkommt. Jetzt kommenden Freitag zum Beispiel. Ja, nee, das werde ich nicht hinkriegen. Weil jetzt kurz vor Weihnachten sind die Weihnachtsfeiern alle. Ich werde es vor Weihnachten nicht mehr hinkriegen. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich finde, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich mache mir schon ein paar Wochen Gedanken. Pass mal auf, und wenn du einfach ihn anrufst und sagst, pass mal auf, Junge, ich muss mit dir reden, wann hast du Zeit? Ja, das habe ich mir ja vorgenommen. So, dann warte gar nicht auf irgendeine Schwimmgelegenheit oder so, sondern... Deswegen wollte ich ja auch gerne mit dir erst sprechen, weil meine Frau sagt, ich soll den Schnabel halten und die Zeit laufen lassen. Entweder lässt er sie laufen oder er geht dahin. Er verlässt das sinkende Schiff. Finde ich schwierig, weil ihr zu sehr involviert seid schon in die ganze Sache. Und ja, ihr seid zu nah dran. Und das dann einfach laufen zu lassen, ist, finde ich, nicht okay. Finde ich auch nicht ein Zeichen eurer Freundschaft. Nee. Das musst du musst es aussprechen. Ja. So. Das erzählen Sie mal meiner Frau, die flippt aus, wenn sie mir das sagt, dass ich ihn fragen soll danach. Das verstehe ich gar nicht, warum. Ich weiß ja nicht, was sie ihm noch, vielleicht hat sie ihm ja auch mehr erzählt wie mir. Ja, dann hat er sich ja bei ihr ausgeheult. Umso dringlicher musst du mit deinem Freund reden. Punkt. Aus. Kein Ende der Diskussion. Ja, ich habe auch nie gedacht, dass ich wegen so einem Thema mal bei dir anrufe. Mhm. Ich habe gedacht, ich brauche mal selber Rat. Ja gut, aber du bist ja eine Zwickmühle. Ja, das ist doch völlig klar. Ich bin der Gearschte da vom Ganzen. Also Marco, mein Tipp wirklich, mach es so schnell wie möglich. Ja, ja. Telefonier ihn dir ran, dass ihr reden könnt und dann muss man weitersehen. Ja. Was dann weiter passiert ist, können wir jetzt gar nicht beraten. Nein, das kannst du nicht. Du musst erstmal Butter bei den Fische kriegen. Ne? Er mir vielleicht ja beichtet, dass das so ist und dass er mir das auch sagt, die Wahrheit. Hoffen wir mal. Ich würde ihm auch die Wahrheit sagen. So, ich würde ihn auch nicht anlügen. Das würde ich auch nie, habe ich auch die letzten Jahre, hätte ich das auch nie gemacht. Ja. Auch nicht zum Notfall hin. Ich sag, das muss sowas aushalten. Ja. Weiß deine Frau eigentlich, dass er dir mal 20.000 Euro Ja, das weiß ich. Das weiß sie. Ja, das weiß ich. Gut, Marco, meine Meinung hast du jetzt ganz klar gehört. Jetzt musst du handeln. Oder bei den Fischen, wie das so schön heißt. Ja, das finde ich allerdings ja. Viel Glück. Ja, ich sag vielen, vielen Dank. Gerne, Marco, alles und Gute. Ich guck gerne zu und du hilfst ja auch vielen Leuten. Wenn die das mal alle so zu schätzen wissen, wie ich das zu schätzen weiß. Ich bedanke mich wenn es so oder wie dich nicht geben würde, dann würden wir ganz schön auf dem Zahnfleisch laufen, viele. Dankeschön, sehr nett. Ja, das ist so, das muss mal gesagt werden, weil das ist ehrlich, ich guck oft deine Sendung. Mhm. Vielen Dank, Marco. Ich freue mich über das Kompliment. Wir freuen uns über das Kompliment. Ja, du hast eine tolle Mannschaft dahinter sitzen. Absolut. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Gut. So, viel Glück wünsche ich für dir. Für den nächsten Platz machen. Ja, genau. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, da kam natürlich heute auch schon auf der Jürgen Domian Fan Seite bei Facebook die Frage, wann seid ihr denn wieder da nach der Weihnachtspause? Also diese Woche sind wir noch auf Sendung, dann ist Weihnachtspause und am 9. Januar sind wir wieder da. Das auch schon mal so als Info für euch. Und wir machen weiter mit Marco und Marco ist 28. Guten Morgen. Hallo Marco. Hallo? Ja, hallo Marco. Hallo. Ja, du hörst mich. Ich höre dich, ja. Sehr gut, du bist 28? Richtig. Und was ist das Thema, weswegen du anrufst? Also mein Thema ist, ab wann ist man eigentlich erwachsen? Ab wann ist man erwachsen? Richtig. Gute Frage. Ja. Na, vor allen Dingen auch, was ist erwachsen? Ja, und vor allem, wie verhält man sich als Erwachsener? Wenn man erwachsen ist? Ja. Und ist Erwachsensein überhaupt gut? Ja, also ich finde es ganz furchtbar, so den Gedanken an... Warum treibt dich diese Frage um? Ja, ich beschäftige mich damit, weil ich von Jahr zu Jahr älter werde, was ja irgendwie normal ist. Und ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich eigentlich genauso wie vor 10 Jahren. Also es hat sich schon einiges verändert von der Persönlichkeit und so weiter. Man ist schon weitergekommen im Leben. Aber wie gesagt, was ist Erwachsensein? Also heißt es Verantwortung übernehmen, heißt es Krisen bewältigt haben und Krisen bewältigen können, heißt Erwachsensein. Verantwortung zu übernehmen, wie du sagst, ja. Auf jeden Fall auch. Also Krisen habe ich definitiv schon in meinem Leben gehabt und hab die auch bewältigt. Was war die heftigste Krise deines Lebens bisher? Ich habe im Familienkreis eine schwere Krankheit gehabt von einem nahen Angehörigen, also eine Krebserkrankung. Mhm. Ich würde sagen, das war so die heftigste. Ja, wie nah war der Angehörige? Wer war das? Das war die Mutter. Also deine Mutter? Ja. Das hast du jetzt aber sehr distanziert ausgedrückt. Hat deine Mutter die... Wie kommt das? Nee, ist einfach so, dass ich das mittlerweile überwunden habe und irgendwie... Hat deine Mutter die Krankheit überstanden? Ja, ja, das kann man so sagen. Aber da geht man schon ans Existenzielle. Wenn die eigene Mutter, wenn man damit rechnet, dass die vielleicht sterben würde oder wird, dann... Richtig, ja, ich denke, das war wirklich eine der intensivsten Erfahrungen insofern, dass man wirklich sich mit solchen Fragen beschäftigt. Mhm. Aber selbst danach ist man wieder relativ, wie soll ich sagen, also man hat halt irgendwie das Gefühl, wann geht es los? Also es ist halt die Frage für mich, geht es erst los, wenn man wirklich Kinder hat oder ob man, Hast du denn so besondere, vielleicht so Idealvorstellungen, was erwachsen sein könnte für dich? Also Kinder, früher war das für mich in der Tat so, dass ich immer gedacht habe, also erwachsen sein heißt, also man hat ein eigenes Haus, man hat eine Familie, man hat einen Hund, man hat einen Garten, so diese Idealvorstellung. Ja. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, man kann verdammt erwachsen sein ohne all diese Sachen. Es kommt immer auf das Leben an und wie man mit dem Leben umgeht und was man im Leben erlebt. Ja. Warum ist es überhaupt so wichtig für dich? Ja, ich denke immer wieder so an die gute alte Zeit, wo alles irgendwie noch sorglos war, wo man irgendwie das Gefühl hatte, man hatte sicher auch seine Sorgen als Kind, so ist es ja nicht, also das idealisiert man vielleicht auch im Nachhinein, aber es waren halt andere Sorgen, es sind halt nicht diese existenziellen Sorgen, wie man später irgendwie in der Lage ist, eine Familie zu ernähren, wie man in der Lage ist, irgendwie seinen Weg zu gehen. Und das ist halt schon diese Frage, die einen irgendwie beschäftigt. Ja. Also, wie lebst du denn zurzeit? Zum Beispiel, was für einen Beruf hast du? Ich bin Student. Ja, was studierst du? Psychologie. Ah, Psychologie. in einer Beziehung? Nein, gerade nicht. Gerade nicht. Ich denke während unseres Gesprächs so im Hinterkopf so ein bisschen darüber nach, wann ich so für mich das Gefühl hatte, jetzt bist du erwachsen. Ja. Ich kann dir, Marco, diese Frage nicht beantworten. Es gab nicht den Zeitpunkt, wo ich morgens aufwachte und dachte, so, heute ist der Tag, jetzt fühlst du dich erwachsen, jetzt bist du ein Mann. Okay. Nee, das kann ich ja gar nicht sagen. Ja, natürlich. Das wäre ein bisschen albern, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht erwachsen. Aber ich glaube letztendlich, die Linie ist, worüber wir gerade gesprochen haben, wenn du Klippen im Leben umschiffen musst oder wenn du Krisen bewältigen musst, wenn du schwere Zeiten hinter dir hast, ich glaube, das macht Leute erwachsen und das prägt einen. Wenn man irgendwie so das Glück hatte, irgendwie so leicht durchs Leben zu fliegen, ich glaube, dann weiß man auch nicht viel vom Leben. Alles, was hart ist, prägt einen ja auch und lässt einen ja auch ein bisschen erfahrener oder weiser werden. Ja. Das ist ja leider das Traurige unserer Existenz, dass man nur durch Leid weise wird. Ja, irgendwie schon. Das ist so. Das ist leider so, ja. Aber auf der einen Seite ist es ja auch, finde ich es auch sehr schön, wenn Menschen, die schon ein hohes Alter haben, eine Unbefangenheit haben, ich will nicht sagen unerwachsen sind, aber unbefangen und vielleicht auch etwas Kindliches haben, ist auch schön. Und nicht so festgefahren sind. Und ich kenne viele Leute in meinem Alter, die sind so betoniert, da passiert überhaupt nichts mehr. Da ist alles festgesucht. Ja, dieses Lied von Peter Maffay, was doch gerade mit Bushido da aufgenommen wurde. Ja, genau. Wegen das Kind in sich bewahren. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr wichtig. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Kind in vielen Menschen verloren geht. Und ich glaube, dass das für vieles Leid verantwortlich ist. Ja. Wenn man einfach dieses Kind nicht mehr in sich sieht. Und ja, finde ich auch. Das ist in jedem Menschen drin. Also egal, wie erfolgreich man ist oder wie weit man gekommen ist, wie erwachsen man ist. Ja. Ja. Was willst du mal machen mit deinem Studium? Also mit dem Abschluss? Ja, das ist noch ein langer Weg. Ja, ich möchte irgendwie Menschen helfen. Das ist sicherlich der Antrieb. Ja. Und natürlich auch Geld verdienen dabei. Natürlich. Also, ich finde das, ich sag mal ein bisschen philosophiert hier in der Sendung, kann man ja auch mal machen. Ja. Ich finde, dass du in deiner Stimme, ich habe in all die vielen Jahre mit den Stimmen zu tun und muss die Stimmen deuten, die ich hier höre, in deiner Stimme sehr viel Sympathisches hast, finde ich. Und sehr viel Waches hast und das bewahre dir, Marc. Ich habe ja Marco gesagt, du heißt ja Marc. Ja, aber ich habe dir das verziehen. Lieber Marc, schön, dich kennengelernt zu haben. Alles klar, freut mich auch. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg und auf dass du Menschen helfen kannst. Ja, danke, hoffe ich auch. Tschüss. Ciao. So, 0800 220 50 50. Andrea, 45, guten Morgen. Morgen. Andrea. Ich bin ein bisschen heiser vom Weinen. Vom Weinen? Ja. Was ist passiert, Andrea? Ich habe heute erfahren, dass mein Mann gestern mit unserer Pflegetochter mit der Behinderten fremdgegangen ist. Mit der behinderten Pflegetochter? Wie alt ist die Pflegetochter? 30. 30? Mhm. Wie lange ist sie schon bei euch? So ungefähr 15 Jahre. Also sie lebt jetzt alleine in einer anderen Stadt. und war ungefähr 15 Jahre bei uns und kommt immer noch alle 14 Tage übers Wochenende. Was für eine Behinderung hat die? Leichtgeistige. Mhm. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das gar nicht auf Freiwilligkeit basiert ist. Doch, das hat die freiwillig gemacht. Denke ich schon. Also die ist so ein bisschen hinter Männer hinterher, aber hat einen Freund. Wie hast du das denn erfahren? Also, mein Mann hat mich angelogen. Also der hat gesagt, er musste gestern Abend wieder los auf Tour, der ist Fernfahrer. Mhm. Und nimmt die geistig behinderte Tochter immer mit, weil die in derselben Stadt wohnt, wo mein Mann arbeitet, wo die Firma ist. Ja. Und hat gesagt, er könnte mich nicht mehr anrufen. Also er ruft mich sonst immer an, wenn er abends ankommt, ist alles in Ordnung, ich bin gut angekommen, fahre jetzt los. Und dann kann ich auch beruhigt schlafen. Und er hat gestern gesagt, er könnte mich nicht anrufen, das Telefon vom LKW wäre kaputt. Mhm. Und jedenfalls hat mich heute der gerichtliche Betreuer der Behinderten angerufen und hat mich gefragt, wann mein Mann denn mit dem LKW losgefahren wäre. Ich sag, na, gestern Abend. Und da hat er gesagt, das kann nicht sein. Mein Mann, also unser Auto stand die ganze Nacht bei der Behinderten vor der Tür. Das haben Zeugen gesehen, oder? Ja, da sind auch Bilder gemacht worden. Also ihr Freund wohnt ja unten drunter und noch eine andere Familie, die ein behindertes Kind haben das gesehen, die wohnen da auch. Wer hat die Bilder gemacht? Die andere Familie von den anderen Behinderten. Und warum machen die Bilder davon? Weil diese Behinderte, also diese geistig Behinderte, die mit meinem Mann was hatte, sich schon mal an den Ehemann von der Frau rangemacht hat. Hm. Und weil das auch komisch war, dass der da die ganze Nacht war, weil das ist ja noch nie passiert. Hast du ihn jetzt damit konfrontiert? Erstmal sie. Ja. Um rauszukriegen, was da genau war. Mhm. Und sie hat gelogen. Erst hat sie gesagt, er war gar nicht da. Dann habe ich gesagt, ich weiß es. Der gerichtliche Betreuer weiß es auch. Mhm. Dann war er da, der war aber nur auf der Toilette. Dann war er da, um eine Anlage zu bauen. Dann war er da, weil das schon so spät war und er dann nicht mehr losfahren wollte. Und ich habe ihn jedes Mal konfrontiert und er hat gesagt, die lügt. Und was ist letztendlich rausgekommen? Hat er es zugegeben? Er hat also mit ihren Pornofilm geguckt und hat sich dann von sie befriedigen lassen. Und ist das erste Mal passiert? Ja. Und rausgekommen oder zugegeben hat er es nur, weil meine älteste Tochter ist dahin gefahren, hat sich die Behinderte gegriffen und sie zur Rede gestellt. Und die hat es dann gesagt und er hat es immer noch abgestritten. Mhm. Und da hat sie gesagt, so mit was hat er sich abgewischt, wo ist das? Und da war ein Handtuch und das hat meine Tochter in eine Tüte gepackt und hat gesagt, so, und dann lassen wir jetzt, nehmen wir Haare aus dem Motorradhelm oder so und lassen eine Probe machen, ob das von meinem Mann ist. Mhm. Und daraufhin hat er es dann zugegeben. Du sagst das immer so abschätzig, die Behinderte. Nein, ist nicht so gemeint. Ja, immerhin war es ja eure Pflegetochter, die 15 Jahre bei euch gewohnt hat. Ja. Deswegen frage ich jetzt noch. Ich bin einfach im Moment so, ich bin selber krank, ich bin Frührentnerin. Hm. Ich kann das selber alles gar nicht verarbeiten. Also ich habe eine Angstneurose durch ein schlimmes Erlebnis und habe also heute Abend schon einen Nervenzusammenbruch gehabt. Mhm. Und weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll, was ich machen soll. Also mein Mann hat am Telefon gesagt, ja, dann werden wir uns jetzt eine Weile nicht sehen und aufgelegt und das war's. Wie? Geht bei den Kindern nicht mehr ran. Und er sagt, dann werden wir uns eine Weile nicht sehen? Was das bedeutet? Er kommt nicht nach Hause? Nee. Jetzt muss ich dich nochmal fragen. Die hat 15 Jahre die Tochter bei euch gewohnt. Mhm. Hast du nicht Sorge, dass das schon alles mehrfach mal passiert ist zwischen den beiden? Habe ich auch gedacht. Also, aber die Möglichkeit wäre vorher nicht da gewesen. Wie bei aber, euch? Die wären nicht bei euch zu Hause? Also nein, weil mein Mann ist ja die ganze Woche auf Tour. All die 15 Jahre wäre keine Chance gewesen? Glaube ich nicht, nein. Und vor allen Dingen, ich muss euch jetzt mal wirklich so sagen, wie es ist, die ist abgrundtief hässlich und er hat immer gesagt, er ekelt sich für die. Also er hat sie nie angefasst, er hat sich immer, also alle in der Familie haben sich eigentlich vor ihr geekelt, weil sie sich auch nicht wäscht und unsauber ist. Wenn Du sprichst schon ein bisschen sehr abschätzig über sie, muss ich nochmal sagen. Wieso habt ihr dieses Mädchen als Pflegetochter aufgenommen? Also die haben damals die Eltern mit ihr im Haus gewohnt, wo wir auch gewohnt haben. Die Eltern waren Alkoholiker, sind dann weggezogen und haben die einfach zurückgelassen. Und das hat mir leid getan und da habe ich die aufgenommen und habe dafür gesorgt, dass sie ein ordentliches Leben hab also sie in so einer geschützten Werkstatt angemeldet, habe sie unter den Schutz eines gerichtlichen Betreuers stellen lassen und habe eigentlich alles getan, damit es ihr gut geht. Ja, da kriegt man dann auch, du hast dafür natürlich auch Geld bekommen. Nein. Nein? Nein. Ja. Gar nicht. Aber dann ist dir denn im Laufe der Zeit dann dieses Mädchen nicht auch fast wie eine eigene Tochter ans Herz gewachsen? Ja, ist es. Wem, das ist ja so schlimm. Auf wen hast du jetzt mehr Zorn? Auf das Mädchen, auf die junge Frau, ist ja kein Mädchen mehr, sie ist 30. Mhm. Oder auf deinen Mann? Auf meinen Mann. Das sehe ich genauso. Mhm. Das sehe ich ganz genauso. Ohne Wenn und Aber. Dein Mann ist der Schuldige. Ja, ist er auch. Und das ist unter aller Sau, was er da gemacht hat. Ganz schlimm, finde ich. Wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet. Wir haben die Kinder, ich habe die großgezogen, er war ja immer arbeiten. Wie viele eigene Kinder habt ihr? Vier. Mhm. Wissen alle Kinder jetzt schon davon? Ja. Was sagen die? Die sind geschockt. Also die können es gar nicht glauben. Also die haben hier mit mir gesessen und mitgeweint. Und glaubst du denn, dass er, abgesehen jetzt von der behinderten Pflegetochter, dass er dir sonst vielleicht mal fremdgegangen sein könnte in all den Jahren? Ich glaube schon. Also ich weiß es nicht, jetzt ist nie rausgekommen. Aber jetzt es mir vorstellen. Jetzt denkt man alles Mögliche. Ja. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht zwischenzeitlich dann mal irgendwie abends, ich weiß ja, dass das auf den Rasthöfen ist, dass da Prostituierte am LKW klopfen und sich da anbieten. Ich könnte mir das jetzt alles vorstellen. Du hast mir gerade gesagt, du hast eine Angstneurose ausgelöst durch ein schlimmes Erlebnis. Ja. Was war das für ein schlimmes Erlebnis? Ich bin als Kind bis zum Erwachsenenalter vergewaltigt worden. Hm. Und bin dadurch auch Rentnerin geworden. Ja. Bist du in einer Behandlung gewesen damals? Bin ich eigentlich bis vor einem Jahr und dann, oder bis vor einem halben Jahr und dann sind wir ja umgezogen und hier in der Nähe gibt es keine Psychologin mehr. Hm. Also. Das heißt, wenn man diese Krankengeschichte oder dieses Schicksal, was du selbst hast, wenn man das jetzt auch noch im Hintergrund sieht, ist natürlich das, was jetzt geschehen ist, umso schlimmer. Ja. Das ist schon schlimm genug an sich, aber das ist jetzt für dich natürlich noch besonders erschütternd. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Jetzt weißt du gar nicht, was du machen sollst. Nee, erstens, weil wir haben uns jetzt hier ein Haus gekauft, das ist riesengroß, mit einem riesengroßen Grundstück und drei Kinder sind schon ausgezogen. Ich habe nur noch den Kleinen. Also ich kann das alles alleine gar nicht bewältigen und schaffen. Er sagt, er kommt nicht wieder. Ich weiß gar nichts. Ich meine, ich habe den Mann, ich liebe den über alles. Ich habe den jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Er musste nie was tun. Mhm. Ich habe den vergöttert. Ich glaube ja nur auch, andererseits, Andrea, das hat er jetzt heute mal so daher gesagt, ich komme nicht wieder. Wahrscheinlich auch aus Schock, dass er überführt worden ist. Aber warum macht man sowas? Ja, das ist genau die Frage, die geklärt werden muss. Ich habe ihm das auch gestellt und hat er gesagt, weil ich keine Pornos mit ihm gucke. Aber das hat doch einen Grund, er kennt doch den Grund, warum Absolut. Ich das nicht mache. Das weiß ja alles. Und wir haben uns mal geschworen, dass wenn es soweit ist, dass einer dem anderen nicht mehr treu sein kann oder irgendetwas ist, dass wir uns das sagen, dass wir uns nicht bescheißen. Mhm. Und ich war ihm die 23 Jahre treu. Ich habe denen immer alles getan für ihn. Und ich gehe davon aus, dass der natürlich wiederkommt. Das ist heute so dahergesagt. Aber wie soll ich mich verhalten? Ich finde, dass du das Recht hast, dass ein Recht darauf hast, dass er sich äußern muss, dass er Stellung beziehen muss. Und ich finde, dass er auch in eine Eheberatung gehört, ihr beiden. Wenn er das mitmacht. Ich hoffe sehr, dass er das mitmacht. Macht er nicht. Ja, aber das muss er machen, nach dem, was er angerichtet hat. Wenn er dieser Verbindung, dieser Ehe überhaupt eine Chance geben will, muss er das machen. Wie kannst du mit diesem Mann noch zusammen sein, mit dieser zerbrochenen Vertrauensbasis? Das geht ja nicht. Das heißt, er muss das in die Waagschale werfen. Ja, aber ich glaube, da ist er zu stolz. Ja, also wenn er dann noch stolz ist nach dem, was er da gemacht hat, dann weiß ich nicht, was das für ein Kerl ist. Ich wollte ja heute Abend schon reden, weil ich habe immer dieses Bedürfnis zu reden, weil es mir eben schlecht geht. Mhm. Aber es ist kein Rankommen an ihn. Mhm. Also ich habe ihm SMS geschrieben, er möchte doch anrufen, mir geht es schlecht. Und Nein, mach jetzt erstmal nichts. Der weiß schon, dass das Alarmstufe rot ist. Also er weiß auch, dass ich schon mehrere Selbstmordversuche hinter mir habe. Und ich könnte den Menschen sowas nie antun. Also jetzt musst du erstmal quasi so eine Nothilfe kriegen, dass du ein bisschen stabiler wirst, auch für die nächsten Wochen. Da kommt jetzt einiges auf dich zu. Mhm. Ich finde, dass die Richtung schon sein muss, dass du mit dem zusammen zu einer Beratungsstelle gehst. Ja. Das muss so sein. Mhm. Was dann weiter passiert, muss man dann sehen. Aber jetzt brauchst du erstmal eine Stabilisierungshilfe. Ja. Wir werden dich anrufen, lieber Andrea. Die Sabine ruft dich an, das ist meine Psychologin im Hintergrund. Ja. Und alles Weitere besprecht ihr beiden Frauen dann am Telefon. Ja, danke schön. Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, okay, vielen Dank. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Carola. Und Carola ist 46, hallo. Hallo. Carola, grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, es geht eigentlich um meine Ehe und um meinen Mann. Ja. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, bin ich aufgeregt. Er mal auszieht, hat mir so die Scheidungspapiere auf den Tisch gelegt, einfach so nach 4 Jahren Ehe. 4 Jahre seid ihr verheiratet? Ja, 4,5 Jahre. Wie, und dann legt er jetzt dir einfach die Papiere auf den Tisch und sagt, ich will mich scheiden lassen? Ja, es sind so ein paar Sachen vorgefallen, die von seiner Seite ausgegangen sind. Und ich bin letzte Woche Donnerstag nach Hause gekommen und dann lag da so ein Brief mit den Scheidungspapieren, ja. Was sind Scheidungspapiere? Was ist das? Also schon, dass er sagt, er gedenkt, die Scheidung einzureichen, und es sind offen die Punkte aufgeführt, die wir noch klären müssen. Ja, und ich gehe mir davon aus, dass du ihn danach angesprochen hast, was das soll. Ja, aber er redet ja nicht groß. Also er redet, da kann man auch gar nicht groß mit ihm reden. Also es sind vorher so einige Sachen ja auch vorgefallen. Was ist denn vorgefallen? Sagen wir es mal so, wenn er überfordert ist, weil wir uns streiten, dass er mir dann schon 3-mal einen Ehering vor die Füße geschmissen hat. Mhm. Hat er dich schon geschlagen? Nein, geschlagen nicht. Mhm. Aber ist 3-mal los und hat gesagt, er schmeißt sich jetzt vor den Zug, er bringt sich jetzt um. Mhm. Dass ich jedes Mal hier stand und man stirbt ja mal 1000 Tode. Wenn ich sage, lass das, bleibt jetzt hier, dann schreit er mich da an, lass mich los, fass mich nicht an, und wird also richtig geschlagen, nicht, aber sieht fast so aus, dass man hat also schon, dass man sagt, ich fass ihn jetzt nicht an. Weswegen kriegt ihr euch in die Haare? Völlig harmlose Sachen. Also es fing an, dass wir zusammen uns einen Hund angeschafft haben. Und der Hund hat war natürlich nicht Stubenhand. Er meint, ich würde mich den Hund völlig alleine lassen. Er wird mich gar nicht drum kümmern, aber stimmt das ja gar nicht. Also das ist schon, dass er austickt. Mhm. Wir streiten uns völlig normal, nichts Schlimmes. Also worüber sich alle möglichen Leute streiten, Ehepaare halt mal. Ja, schon. Aber wenn das so stark eskaliert, dann hat das ja noch einen gravierenderen Hintergrund. Da ist es ja nicht einfach mal so eine Lappalie. Offensichtlich ist es dramatisch bei euch. Ja, wir hatten das letzte noch dramatischer, sagte ich ja vorhin schon, da haben wir uns auch gestritten, und da hat er mir die Fernbedienung an den Kopf schmeißen. Mhm. Hat dann nur meinen Laptop getroffen, und der war dann kaputt, und dann ist er runter zum Waffenschrank gelaufen. Hat sich dann seine Waffe genommen, und ich habe das dann gesehen, wir sind mit unseren beiden Hunden in die Küche gegangen, habe ich da eingesperrt und konnte von der Küche aus hören, wie er in der Diele 3-mal die Waffe geladen hat. Und dann habe ich erstmal die Polizei angerufen, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Er hatte einen Waffenschein? Ja, er hat einen Schützenschein auch, ja. Ja, dann hast du die Polizei angerufen, und dann? Ja, dann haben die hier gekommen, haben ihn gesucht, weil es ein ziemlich großer Hof ist, haben sie Verstärkung angefordert und haben ihn dann mitgenommen erstmal in die psychologische zur Untersuchung praktisch. Mhm. Und hatten mir auch gesagt, ich soll gucken, dass ich erst sollte ich den Koffer packen und gleich aus dem Haus verschwinden. Dann haben sie gesagt, den nehmen sie erst mal mit, und vor einer Woche kommt er gar nicht wieder raus. Hm. Aber er kam dann doch wieder raus und hatte dann eine Woche hier halt Hausverbot. Aber jetzt ist er wieder da. Er ist jetzt wieder da, ja. Hat er denn, nachdem er, der hatte eine Woche Hausverbot, und dann kam er wieder zu dir. Hat er sich dann dazu geäußert, zu dieser Waffengeschichte? Nein, ich habe ihn angesprochen. Ich habe ihn angesprochen, was ich gar nicht entschuldige, ob von ihm gar nichts kommt. Er sagt, ich hätte mich ja noch entschuldigt, mehr kam da auch nicht. Carola, bist du entsetzt, dass er sich von dir scheiden lassen will? Ja, eigentlich schon, ja. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Mensch, lass dich so schnell wie möglich von dem scheiden. Ja, eigentlich schon, ja. Also, ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwas sehr Schlimmes ist da los. Ja. Und ehe es nochmal eskaliert und du Angst um Leib und Leben haben musst, und das musstest du ja fast schon in der Situation. Ja, hatte ich ja auch. Ich war ja auch völlig, ich bin ja mit den Hunden abends raus und hatte über unserem Grundstück immer gedacht, Mensch, ich weiß ja nicht, ob mein Mann nicht doch irgendwo in der Ecke steht. Ja, genau. Also deshalb so schnell wie möglich weg von dem Kerl. Ja. Offensichtlich besitzt er auch nicht die Fähigkeit, seinen Mund aufzumachen und zu sagen, warum er so ist und warum er so aggressiv dir gegenüber reagiert. Aber wenn er nicht reden kann, dann musst du halt handeln. Ja, das ist ja woanders. Ich habe ihn ja auch damals so kennengelernt. Er ist ja woanders ein ganz toller Mann. Er ist total super und kommt überall gut an und ganz lieber und guter und ja, gut, aber er scheint etwas Abgründiges in sich zu haben. Ja. Also wenn er aufgrund eines Streites mit der Frau zum Schützenverein geht und sich die Waffe holt und die Waffe lädt. Die Waffe haben wir hier im Haus gehabt. Er hat ja einen Waffenschrank hier im Haus. Ja. Und hat sich die dann aus seinem Waffenschrank her geholt. Ach so, aus dem Waffen, ach so, verstehe. Mhm. Genau, haben wir hier im Haus, ja, da hat ja so, und die Polizei doch alle, wir haben ja mehrere Waffen, wir haben ja alle Waffen dann beschlagnahmt, die hier sind. Jetzt sind keine Waffen mehr im Haus? Nee, haben sie alle mitgenommen. Sonst hätte ich an deiner Stelle Angst, überhaupt noch eine Nacht da zu bleiben. Nee, die haben sie alle mitgenommen damals, gleich als die Polizei hier war, haben sie alle beschlagnahmt, die Waffen. Ja. Pennt er jetzt schon? Ja. Mhm. Das schläft schon, ja. Also er hat gesagt, er will sich von dir scheiden lassen. Genau, ja. Das ist ja mal das Komische, er hat mir Donnerstag diese Scheidungspapiere auf den Tisch gelegt und hat mir Samstag dann wieder Brötchen zum Frühstück mitgebracht, also die kannst du allein essen, die will ich gar nicht haben. Dann kommt er wieder, ich will dir auch was Gutes tun, wo ich sage, was willst du jetzt eigentlich? Ich frag's nochmal, er hat nie gesagt, warum er die wirklichen Gründe genannt. Nee, nicht wirklich, also die Streitereien einfach. Weil die Streitereien gehen ja, ja. Was empfindest du denn noch für diesen Mann? Vorsicht jetzt mit der Beantwortung. Ja, es ist schwierig. Ich habe mich damals in ihn verliebt, wie er war, wie er damals halt war. Okay, das ist lange her, das ist Vergangenheit. Wir reden von jetzt. Genau. Was liebst du an dem Mann, so wie er jetzt ist? So muss man fragen und die Sache sehen. Eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas, nee. Also eigentlich bin ich eher richtig aggressiv schon, wenn ich ihn sehe. Aber Carola, dann ist die Sache doch klar. Ja, eigentlich schon, ja. Dann geh so schnell wie möglich und damit das im Frieden abläuft und ihr müsst auch keine großen Beratungen mehr machen, offensichtlich ist der Ofen aus. Warum auch immer. Ja. Ist doch eine Art von Traurigkeit bei dir da? Ja, natürlich, ja, man ist meine zweite Ehe, man denkt ja nicht, man sagt, wir sind jetzt 4 Jahre verheiratet, dachte man, okay, das war's jetzt im Leben, jetzt bin ich das zweite Mal verheiratet, alles wunderschön. Nach wie viel Jahren fing das an, schwierig zu werden? Ach, so leichte Geschichten hatte er eigentlich am Anfang schon, irgendwie so komische, also nicht jetzt so wie jetzt, aber schon immer so, wo ich denke, irgendwie komisch, aber nicht so, weiß ich nicht, also nach 2 Jahren vielleicht, ja eigentlich so praktisch, als wir geheiratet haben, sage ich mal, da fing das so mehr an. Davor war das eigentlich gar nicht so. Und wir haben uns damals kennengelernt, weil ich sag, Mensch, wenn dir irgendwas an mir nicht gefällt, wenn dir irgendwas nicht passt, dann rede mit mir. Wir sind erwachsene Menschen, rede mit mir. Das kann ich mit ihm aber gar nicht. Das ist ja die Schwierigkeit bei fast allen Beziehungen, bei den meisten Beziehungen, dass die Leute nicht schaffen, offen zu sprechen. Entweder wollen sie es nicht oder sie trauen sich nicht dazu. Ja. Oder manche können es auch nicht, manche sind auch nicht in der Lage dazu. Aber wie auch immer, Carola, ich glaube, die Entscheidung ist für dich ist gefallen. Zieh sie durch. Ja. Es ist natürlich immer eine Niederlage, auch für einen selbst. Da ist eine gescheiterte Ehe, da sind 4 Jahre des Lebens, die man mit diesem Menschen verbracht hat. Und das muss man dann zu den Akten legen. Das ist nie schön. Nee, ist für mich auch, wir haben auch so 5 Kater hier auf dem Hof und die kann ich auch alle gar nicht mitnehmen. Ich muss ja gucken, wir haben 2 Hunde und die 5 Kater. Ja, das ganze Leben muss neu organisiert werden. Ja, das waren so die Kater, kann ich gar nicht mitnehmen. Die müssen hier bleiben, man muss sich doch von irgendwelchen Sachen dann trennen. Das wird natürlich auch schwer. Lass dir diese Sache mit der Waffe eine große Warnung sein. Ja. Dass bloß nichts Schlimmeres passiert. Ja. Also, meine Meinung ist, ich glaube, die Sache ist gelaufen und die Beziehung ist tot. Ja. Carola, meine Sendung ist auch gleich gelaufen und vorbei. Aber okay. mehr könnte ich das auch nicht sagen. Ich wünsche dir, was jetzt alles auf dich zukommt, alles Gute von Herzen. Ja, gut, danke. Tschüss. Okay, ciao. Danke, tschüss. So, liebe Leute, in der Technik. Heute Nacht Henrik Hage. Morgen freie Themennacht. Wir sind um 1.05 Uhr auf Sendung. Aber ihr könnt ab 0 Uhr schon anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.